Kapitel 11. Die Tür des Café Grande geht auf. Eine Frau kommt in das Café. Sie trägt eine Sonnenbrille. Um 10 Uhr abends. Das Kleid ist elegant. Die Haare sind lang und schwarz. Kapitel 12. Die Frau setzt sich an einen Tisch. Sie bestellt eine Bloody Mary. Dann nimmt die Frau die Sonnenbrille ab. Ihre Augen sind intensiv grün. Kapitel 13. Die Frau nimmt das Magazin Der Spiegel. Sie liest einen Artikel mit dem Titel »Modernes Theater in New York«. Aha, denkt David, diese Frau ist intellektuell. Er legt diskret seine Jacke auf das Magazin Neon. Dann nimmt er die Zeitung Die Zeit. Er liest einen Artikel mit dem Titel Moderne Kunst in London. Kapitel 14. David sieht alle paar Sekunden zu der Frau. Er ist fasziniert von ihren grünen Augen. Er sieht die Frau intensiv an. Die Frau trägt ein schwarzes Kleid, schwarze Schuhe und einen schwarzen Ring. Die Fingernägel sind schwarz lackiert. Auch der Lippenstift der Frau ist schwarz. Alles ist schwarz. Nur die Haut der Frau ist weiß. Sehr weiß. Der Kontrast von weißer Haut und schwarzen Accessoires sieht aristokratisch aus. Kapitel 15. David! David reagiert nicht. David, hallo! David kann die Augen nicht von der Frau lassen. Hallo, David, ich spreche mit dir!